Neues zu erleben, aber auch hatte ich Angst. Ja, dann hast du auch gemacht. Dann quietscht es oder wie erschrocken das Glas sich bewegt hat. Da war ein Glastisch. Hab ich geguckt, war nichts drunter, kein Magnet. Ich dachte, es gibt irgendwie Magneten, so ein Trick. Nichts. Und dann, wir haben mich gefragt, wie heißt du eigentlich? Da hieß es Lucifer. Und ich sag, wie ist das denn? Ja, das ist der Satan so, ne? Ich hab den Geist eingefunden, der mich versteht irgendwie. Und manche Menschen, mit denen ich rede, verstehen mich nicht. Die, ach, und so, da hört mir niemand zu. Aber so wusste ich ja, der hört mal zu und der redet auch mit mir. Wenn ich manchen was sage, aus denen ich passe, dann reden die mit mir. Und dem kann man alles sagen. Das ist eine Vertrauensperson, war das für mich.